Rauhnächte, 28. Dezember. Aus Reinhard Stiele, Das Rätsel der Rauhnächte. Die kosmischen Geheimnisse der Zeit zwischen den Jahren. Der achte Tag, 28. Dezember. Zeichen, Löwe, die schöpferische Kraft. Monat, August, Lebensphase, 48 bis 52 Jahre, Element, Feuer, Körper, Herz, Sprichworte, Hochmut kommt vor dem Fall, Eigenlob stinkt, Leitsatz, ich bin. Während die Sonne durch das Zeichen Löwe wandert, erleben wir in unseren Breiten die heißeste Zeit des Jahres. Das ist etwas verwunderlich, wo die Sonne sich doch bereits auf ihrer Talfahrt befindet, und die Tage schon wieder kürzer werden. Die Erde hat jedoch so viel Wärme aufgespeichert, dass die Kraft der Sonne erst jetzt zur vollen Auswirkung kommt. Diese Sonnenkraft des Hochsommers bringt die Früchte der Natur zur vollen Reife. Selbstbehauptung und Selbstausdruck sind dementsprechend auch die Schlüsselworte für den Löwen. Dieses Zeichen ist Meister der großen Gäste. Das Leben ist seine Bühne für die Selbstdarstellung. In diesem Zeichen erfahren wir das Leben in seiner vollsten Blüte. Löwe weiß die Lebensfreude zu schätzen, liebt den Luxus, gefällt sich in der Rolle des Gönners und sonnt sich gern in Selbstverherrlichung. Dieser Tag eignet sich gut, um über folgende Fragen nachzudenken. Neigen Sie gern dazu, weitläufig angelegte Pläne zu schmieden? Und vergessen Sie dabei gelegentlich, dass auch kleinere Schritte zum Ziel führen können. Handeln Sie selbstsicher, optimistisch und authentisch. Ist Ihnen Ihr Streben nach Bewunderung vielleicht sogar wichtiger als alles andere? Wenn Sie Herr Ihrer selbst sind, brauchen Sie keine Herrschaft über andere Menschen auszuüben. Wie verhält es sich mit Ihren Führungsqualitäten? Sind Sie eine Autorität oder haben Sie Autorität? Ist Ihnen die Grenze zwischen Autorität auf der einen und dem Streben nach Dominanz auf der anderen Seite bewusst? aber auch stellen sie sich gerne in den Mittelpunkt und legen ein selbstgefälliges Verhalten an den Tag? Empfinden ihre Mitmenschen sie manchmal als arrogant, geltungssüchtig oder egozentrisch? Entgeht ihnen gelegentlich der Sinn für Feinheiten, weil sie in zu großen Dimensionen denken oder planen? Erleben sie bei sich Verschwendungssucht oder übertriebene Großzügigkeit? Wie gut können Sie mit Kritik von außen umgehen? Wie selbstkritisch stellen Sie sich Ihrem Ich und Ihrem Tun? Die Aufgabe. Souveränität ist ein Schlüsselbegriff für den Löwen. Bei aller Betonung von Individualität sollten Sie immer im Auge behalten, dass Sie sich zwar in den Mittelpunkt stellen können, dies jedoch nicht in Selbstherrlichkeit ausarten soll. Die innere Mitte zu finden, ist eine zentrale Aufgabe. Konzentrieren Sie sich auch auf Ihre Lebensfreude und lassen Sie Ihre kreative Ader nicht zu kurz kommen. Aus Anne Stallkamp und Werner Hartung. Rauhnächte, Zeit für mich. Achte Rauhnacht, 28. 29. Dezember. Wahrheit und Klarheit. Einen Menschen recht zu verstehen, müsste man zuweilen der nämliche Mensch sein, den man verstehen will. Wer versteht, was ein Gedankensystem ist, wird mir Beifall geben. Diese Erkenntnis, die der Philosoph und Experimentalphysiker Georg Christoph Lichtenberg 1742 bis 1799 in seinen Sudelbüchern notierte, macht deutlich, wie schwer es ist, sich über Wahrheiten und Wirklichkeiten zu verständigen. Sogar zunächst einmal sich seiner eigenen Wahrheit bewusst zu sein. Dieses Universum mag nach Gesetzen funktionieren, die uns unabänderlich erscheinen, die wir als die Wahrheit oder die Wirklichkeit anerkennen. Doch auch unser physikalisch-technisches Weltbild ändert sich fortwährend. Was bleibt, sind von Menschen geschaffene Modelle, Abbildungen dessen, was ist. In diesem Sinne ist es schwer, vielleicht unmöglich und auch nicht erforderlich, sich ein Bild vom Schöpfer und seiner Schöpfung zu machen. Und so gesehen gibt es Wirklichkeiten, aber nicht die Wirklichkeit. Wahrheiten, aber nicht die Wahrheit. Wenn es ein allgemeines Gesetz gibt, nämlich das der Liebe, dann beinhaltet dieses auch das Recht, dir deine Wirklichkeit zu schaffen und sie zu leben. Wahrheit ist also immer deine Wahrheit, deine Sicht der Wirklichkeit, dein Modell, dein Plan, dein Tun. Wahrheit ist, was deinen Herzenswünschen entspringt und entspricht. Das aber erfordert Klarheit. Zuallererst bei dir selbst, um die Dinge aus deiner Warte, aus der Liebe zu dir selbst klar zu sehen, ohne Illusionen und fremde Glaubenssätze. Ohne Ängste. Und so gilt die Umkehrung deines existenziellen Grundrechts. Wahrheit wird nur Wahrheit, wo du in Klarheit erkennst und handelst. Denn Liebe ist nur, wo Klarheit waltet. In diesem Sinne schaffe für dich Klarheit über deine Ziele und deinen Weg. Klarheit vermag dich vielleicht zu erschrecken, zu ernüchtern, sobald du sie gewinnst. Aber sie ist eben ein Gewinn. Klarheit mag andere Menschen zunächst verstören, wenn du sie endlich äußerst und walten lässt. Finde den Mut, sie dennoch zu artikulieren. Fühle hinein, welche Konsequenzen deine Wahrheit für dich und andere nach sich zieht. Was willst du wann ändern? Mit wem solltest du reden, was tun, um Klarheit auch im Außen zu schaffen? Achte Rauhnacht, 28. Dezember bis 29. Dezember. August, Wahrheit und Klarheit. Klarheit ist keine Frage der Form, sondern der Liebe. Leo Tolstoi. Rückschau. Konnte ich Ferien machen im August des letzten Jahres? Gab es besondere Festtage? Welche Menschen waren besonders wichtig? Habe ich Reisen unternommen? Was war besonders schön? Wer hat mich unterstützt? Was ist mir Gutes widerfahren? Bei wem oder für was möchte ich mich bedanken? Was habe ich Unschönes erlebt? Habe ich Schicksalsschläge erlitten? Gab es Streit, Auseinandersetzungen, Enttäuschungen? Wem habe ich noch nicht verziehen? Welche Situation aus dem vergangenen August? Welche Erlebnisse möchte ich jetzt bereinigen? In welchen Lebensbereichen herrschte Unklarheit? Wem gegenüber habe ich mich nicht klar ausgedrückt im vergangenen Jahr? Tagesthema Übung. Ich begebe mich in die Ruhe, in einen entspannten, meditativen Zustand und bin für mich. Ich vergegenwärtige mir die Erkenntnisse, Gefühle und Entdeckungen der vergangenen Tage und stelle mir folgende Fragen. Was ist meine Wahrheit? Kenne ich meine Wahrheit? Mag ich meiner Wahrheit ins Gesicht sehen? Handle ich nach meinen Grundsätzen, meiner Wahrheit? Welche Ängste und Lehrsätze bestimmen mein Leben und Handeln, bewusst oder bisher unbewusst, die mich daran hindern, meine Wahrheit zu erkennen? Was muss ich in meinem Leben weglassen oder hinzufügen, um meiner Wahrheit näher zu kommen? Bin ich klar? Gibt es Klarheit in meinen Gedanken, Worten und Taten? Welche Ängste und Lehrsätze bestimmen mein Denken und Handeln bewusst oder bisher unbewusst, die mich daran hindern, Klarheit in mein Leben zu bringen. Wem mag ich mich nicht in Klarheit mit meiner Wahrheit zumuten? Wem spiele ich etwas vor? Welchen Menschen kann ich mich in Klarheit mit meiner Wahrheit zumuten? Was möchte ich wem gegenüber zum Ausdruck bringen, um Klarheit zu schaffen? Vorausschau, Begegnungen und Zeichen. Was habe ich heute geträumt? Wie war das Wetter, die Stimmung, die Atmosphäre? Was hat sich heute ereignet? Wer oder was ist mir heute begegnet? An Situationen und Menschen, an Tieren und Pflanzen? In der Meditation. Welche Zeichen wurden mir heute gezeigt? Was hat sich heute wahr für mich angefühlt? Was erschien mir klar? Bewusst gestalten. Was sind meine Visionen für den kommenden August? Welche Wachträume hatte ich heute? Möchte ich mir Klarheit in meinem Leben im kommenden Jahr. Aus Christopher Weidner, Rauhnächte, die 12 heiligen Nächte, Rituale, Brauchtum, Weissagungen. Fünfte Rauhnacht, 28. bis 29. Dezember. Element Feuer. Monat Mai. Thema: Sich bedingungslos am Leben erfreuen. Mit der Nacht auf den 29. Dezember verlassen wir den Zeitraum der heiligen Nächte. Die stille Zeit ist vorbei. Und das Leben richtet sich deutlicher auf die Zeit, die vor uns steht, aus. Wenn wir die Zweifel an unserem Weg überwunden haben, wenn wir den Mut in uns gefunden haben, unseren tiefsten inneren Wünschen den Raum zu geben, den sie brauchen, um sich für uns zu verwirklichen, dann wird sich mit diesem Tag eine Türe öffnen, durch die wir ganz leicht gehen können, ohne Wenn und Aber. Dieser Tag entspricht auf den Monat des Jahres bezogen dem Mai, dem Monat, den wir als Inbegriff des Frühlings erleben. Er steht für Freude am Leben, für die schönen Tage unseres Daseins, für das Feiern des Augenblicks mit all seiner wundervollen Pracht. An diesem Tag wollen wir uns daher dem widmen, was uns Freude bereitet. Vielleicht machen wir uns selbst eine Freude, indem wir uns etwas gönnen. Und zwar erst recht, wenn wir eigentlich keine Zeit haben dazu. Überlegen Sie, was Ihnen heute Spaß machen würde. Ein Einkaufsbummel in der Stadt? Eine Ausstellung? Ein Museumsbesuch, ein Theaterabend, eine Auszeit in der Saunalandschaft, ein Videoabend mit Freunden, ein gutes Buch lesen in der Kuschelecke. Es gibt viele kleine Dinge, die uns Freude machen können. Leider haben wir im Alltag verlernt, uns diese Dinge auch zu gönnen. Oft betrachten wir sie als Belohnung für eine Leistung, die wir erst erbringen müssen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diese und andere ähnliche Sprüche klingen uns noch in den Ohren und ermahnen uns, es uns ja nicht allzu gut gehen zu lassen. Dabei ist Freude ein echtes Grundbedürfnis des Menschen. Wir brauchen Spaß am Leben, ebenso wie wir unsere Freiheit, Bindungen und eine sinnvolle Aufgabe brauchen. Solche Grundbedürfnisse sollten nicht an Bedingungen geknüpft sein, denn auf Dauer verarmt unsere Seele dabei. In der Freude drücken wir aus, dass es uns gut geht in der Welt. Sie gibt uns Kraft für die Bewältigung des Alltags. Wer etwas mit Freude macht, der tut sich leichter und fühlt sich weniger angestrengt als einer, der nur aus reiner Pflichterfüllung heraus handelt. Wer bei dem, was er tut, Freude empfindet, fühlt sich glücklich, auch wenn das, was er tut, eine Herausforderung darstellt. Freude sollte auch nicht mit Entspannung verwechselt werden. Wir können uns freuen, wenn wir uns richtig anstrengen, wenn wir erwartungsfroh sind. Spaß ist etwas sehr Individuelles. Daher ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf unser individuelles Bedürfnis nach Freude einlassen. Spüren Sie einfach mal nach. Was macht mir Freude? Wann habe ich mich das letzte Mal über etwas gefreut? Einfach so. Wie ging es mir in diesem Augenblick? Und danach? Was brauche ich, um mich auf Augenblicke der Freude wieder einzulassen? Ohne Vorbedingung, ohne Wenn und Aber. Die Ereignisse der fünften Rauhnacht und des darauffolgenden Tages zeigen alles an, was der Monat Mai im nächsten Jahr bringen könnte. Wenn Sie sich eines der Feuerorakel ausgesucht haben, können Sie neben den persönlichen Fragen zum Thema Freude auch zusätzlich folgende Fragen stellen. Was ist im Mai des vergangenen Jahres passiert? Was davon war gut? Welche Ergebnisse aus dieser Zeit möchte ich unbedingt für das kommende Jahr behalten? Was habe ich aus der Überwindung von Hindernissen in diesem Monat für mich erfahren?

Aus Elfie Courtenay. Rauhnächte. Die geheimnisvolle Zeit zwischen den Jahren. Alte Bräuche und magische Rituale für sich entdecken. Vierte Rauhnacht, 28. Dezember. Heute ist der Tag der unschuldigen Kindlein, ein kirchlicher Feiertag. Doch bereits in den alten Überlieferungen wird von den Kinderseelen berichtet, die zum wilden Heer der Perchta gehören und mit ihr über den Himmel jagen. Denn nach dem alten Glauben wacht Perchta, Frau Holle, in einem tiefen, unterirdischen Brunnen über diese Seelen, bis ihre Zeit gekommen ist, wiedergeboren zu werden. Zu Ehren von Frau Holle hat man ihr früher kleine Opfergaben unter den Hollerbusch gestellt oder in die Zweige gehängt. Vielleicht haben sie Lust, ein kleines Ahnenritual unter einem Holunderbusch durchzuführen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken, dass sie durch die Liebe und Fürsorge ihrer Vorfahren in dieses Leben geboren wurden und zu dem Menschen werden konnten, der sie heute sind. Finden Sie Ihre eigenen Worte. Da wir im Herzen mit unseren Ahnen verbunden sind, können wir an jedem Ort, der uns passend erscheint, mit ihnen sprechen. Erwarten Sie keine Antwort. Vertrauen Sie einfach darauf, dass niemals ein Wort ungehört verhallt. Genauso wie bei einem Gebet. Denn jetzt ist der Schleier besonders dünn und die beste Zeit, mit den Ahnen und Wesen der Anderswelt in Kontakt zu treten. Lassen Sie ein Zeichen Ihrer Ehrerbietung zurück. Vielleicht einige getrocknete Rosenblütenblätter, einen Rosenquarz oder beträufeln Sie ein kleines Briefchen an Ihre Ahnen mit einem Tropfen ätherischem Rosenöl und binden Sie es in die Zweige. Auf welche Weise möchten Sie heute noch kreativ sein? Vielleicht wollen Sie etwas aus Ihrem Leben niederschreiben, das Ihnen beim Ahnenritual bewusst wurde. Oder möchten Sie vielleicht ein Gedicht verfassen? Räuchern Sie, meditieren Sie, lassen Sie sich inspirieren. Nichts muss geschehen. Lassen Sie einfach nur das zu, was gerade geschehen möchte. Aus Vera Griebert-Schröder und Franziska Muri vom Zauber der Rauhnächte. Weissagungen, Bräuche und Rituale für die Zeit zwischen den Jahren. Die vierte Rauhnacht, 28. Dezember, der kommende April. Der heutige Tag entspricht dem April. Die Natur ist in diesem Monat längst erwacht. Viele Knospen spitzen heraus. Neugierig wie wir, wenn wir uns fragen, was will sich entfalten? In der Natur, im Leben, in uns selbst. Wenn wir neugierig auf uns selbst und andere sind, öffnen wir uns auch für neue Gedankenwelten. Und mit dieser Haltung ließe sich auch ins Erleben dieser Rauhnacht gehen. Neugierde. Kindlich, offen und mit Freude erwarten, was da kommen mag. Welche Vorstellung hilft mir, wieder neugierig wie ein Kind zu sein? Was ist neu für mich? Was habe ich noch nie in meinem Leben gemacht? Was wollte ich schon immer mal wissen? Wie könnte ich mich auf die Suche danach begeben? Welche Persönlichkeit, welchen Künstler oder Politiker würde ich gern mal kennenlernen? Einfach nur so als Gedankenspiel. Lasse ich mich gern überraschen? Überrasche ich gern andere? Aus Vera Griebert-Schröder und Franziska Mori: Die Rauhnächte als Quelle der Ruhe und Kraft. Der praktische Begleiter für mehr Energie im neuen Jahr. 28. Dezember, die Rauhnacht für den April. Sind Sie neugierig, was Ihnen die Rauhnächte alles noch bescheren werden, an Einsichten, Freude und Muße, an neuer Kraft? Neugierde ist die Qualität, die den April ausmacht, der zu dieser vierten Rauhnacht gehört. Der Frühling hält in diesem Monat endgültig Einzug. Die ganze Natur entfaltet sich neu. Bunt und laut, prächtig und selbstbewusst. Voller Neugierde ins Neue zu starten, das ist bereits der halbe Erfolg.